sei so wie ein Schwarm Katamarane. Du weißt, du spielst für mich die erste Sahne. Aber eigentlich, Liebling, bist du Banane. Du bist Banane, du bist Banane. Ist doch kein Name für eine Dame. Lass dich schälen, ich führe dich zum Mund. Lass dich schälen, Chiquita, lass dich schälen.